Leporello. Spiel mit dem Schein. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie dieser Mensch, dieser Herr Meierhofer hier auf diesen engen Raum gelebt hat mit all diesen Verschwörungstheorien in der Wohnung und in seinem Kopf. Vielleicht ist ihm einfach zum Schluss der Kopf explodiert. Die Wohnung von Paul Meierhofer in unmittelbarer Nähe der Voestalpine in Linz steht seit geraumer Zeit leer. Der 1937 geborene Triebwerksingenieur ist vor einigen Monaten von der Bildfläche verschwunden, vermutlich verstorben. Wir haben einen Hinweis bekommen von der gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft in Linz und haben dann die Wohnung eben durchwühlen dürfen und sind da zuerst auf einzelne Verschwörungstheorien gestoßen und dann immer mehr und mehr Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungen, so genau weiß man das ja nie. Über viele Wochen hinweg hat die Linzer Künstlergruppe Kujochö die Hinterlassenschaft Paul Meierhofers gesichtet, sortiert und arrangiert. Dabei haben sich für Luzi Katamei, Thomas Philipp und Jakob Dietrich erstaunliche bis unheimliche Welten aufgetan. Ja, natürlich, also man schaut auf die Türen und man sieht da irgendwelche Zitate von New World Order, dann macht man eine Schublade auf und stoßt auf Chemtrails. Pizzagate ist genauso da wie Jörg Haider. Im Kühlschrank haben wir dann Hühner gefunden, also Händel. Das war wirklich grauslich, ja, von KFC. Wo das anscheinend irgendwie mit dieser Verschwörungstheorie in Verbindung steht, Yitzhak Rabin, der hier erschossen wurde, ja, von verschiedenen Geheimdiensten anscheinend. Es ist einfach so viel an Material dann gewesen und versucht ist halt dann worden, dass wir das etwas künstlerisch natürlich transformieren. Mozarts Requiem dreht sich auf dem Plattenteller, allerdings rückwärts. Eine der 66 Verschwörungstheorien, die die Künstlergruppe Kujochö in der Wohnung von Paul Meierhofer in Szene setzt. Mozart, der möglicherweise von den Freimaurern ermordet wurde, da der Komponist Logengeheimnisse ausgeplaudert haben soll. Oder ein Puzzle, das unfertig auf dem Wohnzimmerboden liegt und das bekannte Abbey Road-Albumcover der Beatles zeigt. Allerdings ohne Paul McCartney. Dieser soll ja laut einer anderen Verschwörungstheorie 1966 bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Der vermeintliche Tod Paul McCartneys war auch namensgebend für dieses Kunstprojekt. Paul is dead, was ja auch für Paul Meierhofer gilt, oder etwa nicht? Ja, also wir haben schon öfters die Befürchtung gehabt, dass er hereinplatzt plötzlich, der Herr Meierhofer, aber bis jetzt ist es noch nicht passiert und wir haben mittlerweile auch in diesem gesamten Haus am Boschweg 2a ja, alle Wohnungen fast schon durchsucht, auch durch weiteren Hinweisen und auch immer wieder so die Angst gehabt, ob jetzt nicht vielleicht an Meierhofer irgendwo vielleicht liegt. Die Linzer Künstlergruppe Kujochö spielt mit den Wahrheiten und lässt dabei Grenzen verschwimmen. Was wahr und was erfunden ist, entscheiden die Betrachter. Wahr ist jedenfalls, dass die ehemalige Wohnung von Paul Meierhofer am Linzer Boschweg 2a seit dem Wochenende für insgesamt 66 Stunden geöffnet ist. Schaulustige können dabei auf Schritt und Tritt in geheimnisvolle Verschwörungstheorien eintauchen. Mit im Programm sind auch Filme und Dokumentationen zum Thema Verschwörung, die in der Wohnung gezeigt werden. Und ein Vortrag von Klaus Oberhauser von der Universität Innsbruck. Er geht heute Abend dem Thema Verschwörung aus wissenschaftlicher Sicht auf den Grund. Bis morgen Nachmittag ist die Wohnung noch geöffnet. Danach werden die Türen für immer geschlossen. Das ist also ein Phänomen, dem man ja immer wieder begegnet, wenn man sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, dass je weiter man reingräbt, desto mehr hat es den Anschein, dass alles mit allem verbunden ist, verwoben ist. Und im Endeffekt steht man dann selber da und denkt sich, der Paul kommt jetzt gleich rein und es ist alles nur inszeniert für diesen Moment.